alles sehr kompliziert. Hélène Bourgois ist Übersetzerin und aus Prag gebürtig. Das bringt einen enormen Vorteil mit sich, dass sie Tschechisch kann und sich deswegen vor Ort auch in den Medien besser kundig gemacht hat, als so mancher Kollege das vielleicht damals im Oktober getan hat. Was sie jetzt tut, ist eigentlich nur einen Nachklapp liefern und zu reagieren auf einen Beitrag, der im Mai erschienen ist, und zwar in dem Institut zur Erforschung der totalitären Regime, von dem Sie eben gesprochen haben, das ein junger Forscher hat, der diese Affäre ganz ins Rollen gebracht hat. Jetzt ist also in der Publikation dieses Instituts ein Artikel erschienen und der heißt jetzt nicht mehr die Affäre Kundera, der heißt noch nicht mal die Affäre Dvorášek, das war der junge Mann, der verhaftet wurde und zu 22 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde, sondern das Ganze ist jetzt nur noch eine Episode. Also in dem Artikel zu der ganzen Geschichte, den das Institut selbst publiziert, kommt auch Kundera nur noch an einer einzigen Stelle vor, er spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist ein ganz lapidarer Satz, in dem steht, dass der Polizeibericht, der damals 1950, im März 1950, nach der Verhaftung Dvoráčeks angefertigt worden war, dass der Polizeibericht einfach nur erwähnt den Namen Milan Kundera. Mehr nicht. Man kann daraus überhaupt keine Schlüsse ziehen. Das heißt, man kann aber daraus den Schluss ziehen, dass das Institut voll zurückrudert und dass auch der junge Mitarbeiter, der damals diese Affäre ans Licht gebracht hatte, wie er glaubte, auch zurückgepfiffen worden ist. Ob der zurückgepfiffen worden ist, weiß ich nicht. Es ist ein Zurückrudern. Es bleibt eigentlich nicht viel übrig. Und dass der Name Kundera überhaupt in dieser ganzen Akte erscheint, liegt daran, dass Milan Kundera 1950 in dem Studentenheim lebte und Sprecher der Studentenschaft war, in dem man Dvorášek, der sich dort versteckt hielt, verhaftet hat. Und die Verhaftung, das ist jetzt das Pikante daran, die Verhaftung von Dvorášek war im Grunde genommen ein Zufallstreffer der tschechischen Polizei. Man suchte damals nach einem normalen Verbrecher, der sich offenbar oder von dem man vermutete, er halte sich in dem Studentenheim versteckt. Auf diese Art und Weise hat man Dvorášek damals festgenommen und erst 24 Stunden später festgestellt, wen man da hatte, nämlich jemanden, der als Spion für, ich glaube, die Amerikaner arbeitete. Das heißt, er kann nicht in dem Sinn denunziert worden sein. Er kann nicht, das ist der Schluss, zu dem Hélène Bourgois dann kommt, er kann eben gar nicht denunziert worden sein. Nun geht die Autorin, glaube ich, auch auf das Institut zur Erforschung der totalitären Regime, aus dem das alles kam, ja ein. Hier stand öfter zu lesen, es sei eine Art Birtlerbehörde, während die Autorin diesem Institut gewissermaßen, also zumindest eine wissenschaftliche Qualifikation abspricht. Ja, das tut sie. Das ist für mich hier von Paris aus schwerer zu beurteilen, ob sie das mit Recht tut. Sie vergleicht das Institut mit anderen ähnlichen Institutionen, die in ehemaligen Ostblockstaaten gegründet worden sind und die eben keine Universitätsinstitute sind. Das ist sicher, es sind Institute, die außerhalb der Universitäten existieren und die mit der Erforschung eben des totalitären Regimes, das heißt mit der kommunistischen Vergangenheit befasst sind. Und sie, Hélène Bourgois, sagt nun, dass dort oft auch eine sehr, nicht interesselose und zweckfreie Forschung betrieben wird, sondern durchaus eine sehr interessierte, die nicht immer ganz sauber ist und eher auf Denunziationen ausgeht als auf zweckfreies Erforschen. Ist das Ganze nun im Nachhinein auch eine Armutserklärung für die internationale Presse, die nicht so wie Rue genügend Fragen gestellt hat damals? Eine Armutserklärung würde doch nicht so weit gehen und man muss in diesem Falle auch die französische Presse, zumindest die großen Zeitungen, in Schutz nehmen. Der Figaro zum Beispiel, aber auch andere Blätter, waren von Anfang an sehr skeptisch, als diese Geschichte aufkam. Andere waren vielleicht etwas weniger vorsichtig und das mag an den Mechanismen liegen, nach denen wir ticken. Das heißt, wir hören Institut zur Erforschung der totalitären Regimes, vergleichen das mit sehr honorigen Behörden wie der Bundesdeutschen Birtlerbehörde, denken an Universitäten, wenn wir Historiker hören und haben damit vielleicht nicht lange genug nachgefragt, wer da eigentlich am Werk ist.